Доброе утро. Schönen guten Morgen an alle. Можно немножко громче здесь мой микрофон? Спасибо. Здесь есть счастливые люди? Gibt es hier glückliche Menschen? О, не все. Oh, nicht alle. Ну тогда, наверное, моя проповедь сегодня будет наверняка для вас особенно. Dann wird meine Predigt besonders für euch Слушайте heute sein. Слушайте внимательно. Bitte hört aufmerksam zu. Слава Богу. Gott sei die Ehre. У нас такой великий, чудный, добрый Бог. Wir haben so einen wunderbaren, erstaunlichen Gott. Давайте мы прославим его тем, что можем, да. Lass uns einfach einen schönen Applaus schenken. Это, конечно, мало. Das ist natürlich viel zu wenig. Ты можешь поклоняться и прославлять его своей жизнью. Du kannst ihn preisen, du kannst ihn anbeten durch dein Leben. Дорогие, Meine Lieben, наш мир – это не наша родина. Und, unsere Welt ist nicht unsere Heimat. Вы знали это? Habt ihr das schon gewusst? Это не наша родина. Das ist nicht unsere Heimat. Мы не от этого мира. Wir sind ja nicht von dieser Welt. Как Иисус говорил, что вы не от этого мира, как и я не от этого мира. So wie Jesus damals gesagt hat, ihr seid nicht von dieser Welt, so wie ich auch ich nicht von dieser Welt bin. И наша родина, она в небесах. Und unsere Heimat ist ja der Himmel. Куда мы с вами идем? Wohin wir miteinander gehen? Где ждет наш дорогой наш папочка? Wo auf uns unser lieber Papa wartet? Mm-hmm. И вот Иисус, он хотел, чтобы мы никогда не забывали, где наша родина. Und Jesus wollte immer, dass wir nie vergessen, wo unsere Heimat ist. Когда он говорил, что вы не от мира. Als er damals sagte, ihr seid nicht von dieser Welt. Он хотел, чтобы мы не забывали, где наша родина. Er wollte, dass wir nie vergessen, wo unsere Heimat ist. Mm-hmm. Но пока мы еще здесь на земле. Aber solange wir hier auf der Erde sind. Давайте сегодня немножко поговорим о том, как нам не прилепиться к этому миру. Lass uns ein bisschen davon heute reden, wie wir nicht uns anheften an diese Erde, an diese Welt. Мы прочитаем два места Писания сразу. Wir werden gleich zwei Bibelstellen vorlesen. Матфея 6:19. Aus Matthäus 6:19. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Ihr sollt euch nicht die Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. И второе место, это Евреям 13:5. Und zweite Bibelstelle, das ist 13:5. Евреям. Hebräer. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Euer Lebenswandel soll frei sein von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Знаете, мы с Генри много раз переезжали в нашей жизни. Wir mit unserer Familie sind öfters mal umgezogen mit Henry. И я обнаружила, Und ich habe entdeckt, что с каждым разом вещей становилось все больше и больше. Dass mit jedem Mal mehr Klamotten oder mehr Sachen dabei waren. И просто вот удивительно, сколько всякого барахла накапливается за нашу жизнь. Und es ist erstaunlich, wie viel Zeugs sich in unserem Leben so ansammelt. У вас тоже так? Ist es bei euch genauso? Да. И не просто, и не только в каких-то там шкафах или гаражах. Nicht nur in irgendwelchen Garagen oder in Schränken, sondern. Знаете, я тоже. Такой же человек, как и многие из вас. Ich bin genauso ein Mensch wie jeder von euch. Mm-hmm. Который трудно расстается с любимыми вещами. Der sich schwer sagt von Sachen, die ihm lieb sind. С самого детства. Das ist von Kindheit auf so. У меня были какие-то коробочки, какие-то шкатулочки. Ich habe irgendwelche Schatullen oder irgendwelche Papierkörbchen. Где я хранила какие-то там перышки, фантики от жвачек. Wo ich manche Federchen aufbewahrt habe oder von den Bonbons, die Papierchen. Записочки какие-то. Oder irgendwelche Notizen. У вас тоже такое было, да? War das bei euch auch so? Знаете, во взрослом возрасте. Wisst ihr, in einem erwachsenen Leben? Даже с приезда в Германию. Auch wo wir nach Deutschland umgezogen sind. Я вдруг обнаружила. Habe ich plötzlich entdeckt, что я не изменила этой привычки. Dass ich diese Gewohnheit nicht geändert habe. У меня снова завелись какие-то шкатулочки. Ich habe wieder Schatullen angeschafft, где я хранила свои любимые вещи. Wo ich meine Lieblingsdinge aufbewahrt habe. Ну, конечно, это были не перышки, не фантики, вы понимаете. Natürlich waren das keine Federchen oder irgendwelchen Kinderzeugs. Да. Ну, там кое-что тоже набралось. Aber es hat sich auch doch etwas angesammelt. И вот сколько мы переезжали, und egal, wie oft wir umgezogen sind, я таскала эти коробочки, шкатулочки с собой. Ich habe diese Körbchen und diese Schatullen immer mitgeschleppt. А потом появились еще какие-то вещи, какие-то штуки такие. Und dann sind noch irgendwelche Dinge dazu gekommen. Ну, вы знаете, а вдруг пригодятся, да? Ihr wisst ja, vielleicht werden sie irgendwann einmal nützlich sein. О, я вижу, что вы меня понимаете. Also, ich sehe, ihr versteht mich. Да, окей. Пока мой муж не открыл мне на это глаза. Bis mein Mann mir die Augen darauf geöffnet hat. Я так посмотрела на свои сокровища. Ich habe so auf meine Schätze geguckt. Я обнаружила, что 80% из этого мне вообще не надо. Und hab, es hat sich herausgestellt, dass ich 80% davon gar nicht mehr brauche. Я избавилась от этого. Und ich bin losgeworden, diese Знаете, Dinge. Знаете, что я еще обнаружила? Aber wisst ihr, was ich noch entdeckt habe? Я обнаружила себе склонность. Ich habe in mir eine Neigung entdeckt. Все еще, все эти склонность собирать то, что мне дорого. Also immer diese Neigung, etwas zu sammeln, was mir so lieb ist. Вы только не подумайте, что я сорока какая-нибудь, да? Aber glaubt nicht, dass ich irgendein Vogel bin, der jeden Quatsch sammelt. Который собирает вот эти все брахло, всякий хлам, да? Der irgendeinen Müll sammelt und Нет, ну, Zeugs. Я это сейчас говорю, потому что ну, мы все похожи. Ich rede nur, dass wir oft sehr ähnlich sind. Я думаю, что я не одна такая. Ich denke, ich bin nicht nur ich so. Я заметила за собой склонность привязываться к каким-то дорогим вещам. Ich habe in mir diese Neigung entdeckt, dass ich dazu geneigt bin, Dinge zu sammeln, die mir lieb sind. Sich anzuheften an diese Dinge. И вот эта привязанность это как раз-таки неправильно. Und diese Abhängigkeit eher, oder? Abhängigkeit oder ja, wo man dazu neigt, diese Dinge zu sammeln. Да. И вот, ну, и тогда, когда я поняла вот этот принцип, aber als ich dieses Prinzip begriffen что habe, я не от мира сего, dass ich nicht von dieser Welt bin, что больше это не всегда лучше, dass nicht mehr immer besser ist, то мне легче стало от этого всего избавляться и как бы следить за этим. Dann ist es mir viel leichter geworden, das ganze Zeug loszuwerden Почему und das nicht mehr anzusammeln. Сегодня говорю? Warum sage ich heute das? Не потому, что я хочу сейчас перед вами душу вытрясти, да? Nicht, weil ich jetzt vor euch meine Seele offenbaren will. Дорогие, мы с вами из одного теста. Meine Lieben, wir sind alle aus dem gleichen Teig. Я думаю, что вы меня понимаете, да? Und ich denke, ihr versteht mich. В той или иной степени мы похожи. Auf eine Art und Weise sind wir alle ähnlich. Знаете, что я еще обнаружила? Und wisst ihr, was ich noch entdeckt habe? Что если человек имеет такую тенденцию к собирательству дорогих вещей, wenn ein Mensch diese Tendenz hat und diese Neigung, Lieblingsdinge zu sammeln, он также склонен собирать всякий хлам в своем сердце. Ist er auch dazu geneigt, jeden Müll in seinem Herzen zu sammeln. В виде разочарований, обид, горечи. Aber in der Form der Kränkung, der Bitterkeit. Но об этом, может быть, в следующий раз поговорим. Aber wir werden vielleicht nächstes Mal davon reden. Сегодня мы поговорим о том, что очень близко, прямо вот возле нас вот лежит. Heute werden wir davon reden, was sehr nah ist, was neben uns so liegt. Моя тема сегодня. Mein Thema heißt heute. Больше не значит лучше. Mehr heißt bedeutet nicht besser. Вот когда я готовила эту тему, als ich dieses Thema vorbereitet habe, я вспомнила одно видение, habe ich mich an eine Vision erinnert, которое я несколько лет назад видела, was ich vor ein paar Jahren gesehen habe. Оно у меня осталось так вот записано в блокноте. Und es ist bei mir notiert gewesen. Я просто хочу с вами некоторыми моментами поделиться, потому что оно хорошо подходит к нашей теме. Ich möchte ein paar Fragmente daraus mit euch teilen, weil es passt ganz gut zu diesem Thema. Я видела, что мы с церковью находились в пути. Ich habe gesehen, dass wir mit der Gemeinde auf dem Weg waren. Там были семьи, дети, молодежь, пожилые люди. Da waren Familien, Kinder, ältere Leute, Jugendliche. У нас была цель. Wir hatten ein Ziel. И все мы, ну, направлялись, были все вместе. Und wir waren alle zusammen. И нам было хорошо. Und es ging uns gut. Мы проходили разные местности. Wir sind verschiedene Ortschaften durchgegangen. Ландшафты сменялись. Landschaften haben sich abgewechselt. Даже климат сменялся. Sogar Klimazonen haben sich gewechselt. А мы шли и шли. Aber wir gingen und gingen. И вот в начале пути. Und so am Anfang я des видела, Weges. Что у нас было очень мало вещей. Habe ich gesehen, dass wir viele Dinge dabei hatten. Но нам было легко идти. Und es fiel uns leicht zu gehen. И мы как бы ни в чем не нуждались. Все было просто happy. Und wir haben irgendwie nichts gebraucht. Mhm. Wir waren einfach glücklich. Но потом Со временем багаж почему-то все увеличился и увеличился. Aber dann mit der Zeit aus irgendeinem Grund ist unser Gepäck größer und größer geworden. И вот то одни из нас, то другие из нас как будто стали отставать. Und man hat gesehen, dass manche sich von der Menge, nicht von der Menge, sondern von uns zurückgeblieben sind. Мы их подбадривали и шли так вместе. Wir haben sie versucht zu ermutigen und dann sind wir wieder gemeinsam gelaufen. Но со временем Aber mit der Zeit, я заметила, что кто-то стал отказываться идти дальше. Habe ich bemerkt, dass manche abgelehnt haben, mitzugehen. Потому что устали. Weil sie müde geworden sind. Потому что тяжело тащить весь этот багаж. Weil es ihnen schwer fiel, diese ganze schwere Last mitzuschleppen. Потому что они вдруг обнаружили, weil sie plötzlich entdeckt haben, в кавычках, что и здесь хорошо. In Anführungsstrichen, dass es auch hier gut ist. Посмотрите, как нас Бог благословил. Schaut her, wie Gott uns so gesegnet hat. И вот сколько бы мы ни вдохновляли этих людей двигаться дальше, они не хотели. Und egal, wie oft wir diese Menschen inspiriert haben, ermutigt haben, weiterzugehen, sind sie trotzdem zurückgeblieben. И они решили осесть там. Und sie haben beschlossen, dort sich niederzumachen. Они достали свои пожитки. Sie haben das rausgeholt, haben, was sie so mitgenommen haben. Разложили все, радовались благодати. Sie haben alles eingerichtet und haben sich an der Gnade gefreut. Но потом, aber danach, я увидела, habe ich gesehen, как их глаза отяжелели, wie ihre Augen schwer geworden sind. И сверхъестественный сон напал на них. Und ein übernatürlicher Schlaf übermannte sie. Они заснули и не смогли больше проснуться. Sie sind eingeschlafen und konnten nie wieder aufwachen. И знаете, я поняла. Und wisst ihr, ich habe eins begriffen. Это очень важный момент. Das ist ein sehr wichtiger что Moment. Наши материальные блага, dass unsere materiellen Güter или тот хлам, который мы храним, может быть, в наших душах, oder dieser Müll, was wir eventuell in unseren Seelen aufbewahren, может стать грузом для нас на пути в небеса. Kann eine Last für uns werden auf dem Weg zum Himmel. Понимаете меня? Versteht ihr mich? Okay, спасибо. Danke. Поэтому сегодня я говорю. Deswegen sage ich zu euch heute, больше не значит лучше. Mehr bedeutet nicht besser. Скажи со мной. Sag mit mir gemeinsam. Больше не mehr значит bedeutet лучше. Nicht besser. Больше не значит лучше. Mehr bedeutet nicht gleich besser. Если вернуться к началу творения, wenn wir zurückkehren zum, zur Erschaffung der Welt, der когда Бог сотворил Адама, als Gott Adam geschaffen hatte, он сказал, что? Was hat er gesagt zu ihm? Хорошо. Es ist gut. Хорошо. Es ist gut. Все нации знают это слово. Jeder weiß, jeder kennt dieses Wort. Но это не было достаточно хорошо для Адама. Aber das war nicht gut genug für den Adam. Он был один. Er war alleine. Ему было скучно. Ihm war es langweilig Знаете, alleine. Его IQ был даже не 140. Wisst ihr, sein IQ war nicht einmal 140. Я не знаю, там 200 или 300, какой там пограничные моменты. Vielleicht hat er 200, 300, ich weiß nicht, может, wo die 1000. Obergrenze ist, vielleicht 1000. Короче, ему было скучно. Also kurz gesagt, es war ihm langweilig ему alleine. Нужен был партнер. Er hatte einen Partner gebraucht. И без жены, без Евы, он чувствовал себя неполноценным. Und ohne die Frau, ohne die Eva, hat er sich nicht vollkommen gefühlt. Потом, когда он увидел ее, und als er sie dann gesehen hat, wow! Hat er gesagt, wow! Вот она! Das ist sie! Вот Бог сотворил женщину, und so hat Gott die Frau geschaffen, чтобы она была ему помощницей, damit sie seine Helferin wird, чтобы они вместе служили Богу, damit sie gemeinsam Gott dienen können. Они были невинны, sie waren unschuldig, они жили в раю, sie lebten im Paradies. Но что им еще не хватало? Was hätte ihnen denn noch gefehlt? Люди в раю живут. Menschen leben im Paradies. Что может не хватать в раю? Was könnte ihnen in diesem Paradies noch fehlen? Mm-hmm. Бог сказал, Gott sagte, вот от всех деревьев можете есть, кроме одного. Ihr könnt von allen Bäumen essen, außer einem. Кроме одного. Außer einem Baum. И тут появляется змей. Und hier kommt die Schlange ins Spiel. Oh, такая красавица. Was für eine Schönheit. Одна. Du bist alleine. Скучаешь? Ist das dir langweilig? Познакомимся. Wollen wir uns mal kennenlernen? Okay. Знаете, эта проблема, она актуальна и сейчас. Wisst ihr, dass dieses Problem ist heutzutage aktuell? Когда мужья слишком заняты, wenn die Ehemänner zu beschäftigt sind, когда жены праздны, wo die Ehefrauen nichts zu tun haben, когда мужья на работе, wo die Ehemänner in der Arbeit sind oder in den Freunden, mit den Freunden, или в компьютере на поле боя, oder sie sind auf dem Kampffeld in ihrem Computer. Ой, это вам особенно понравилось, да? Das hat euch besonders gefallen, ne? Okay. Тогда потребности жены в общении остаются неудовлетворенными. Dann sind die Bedürfnisse der Ehefrau, was die Gemeinschaft, was die Gespräche anbetrifft, sind nicht befriedigt. Mhm. Ей скучно. Ihr ist zu langweilig. И тогда она легко идет на контакт с тем, с кем не надо. Dann geht sie sehr leicht auf einen Kontakt mit dem ein, mit dem sie keinen Kontakt haben sollte. Ну вы же знаете, да, про потребности мужей и жен, или? Also kennt ihr die Bedürfnisse von Männern, да? Und von Frauen, oder? Если вы не знаете, wenn ihr das noch nicht wisst, кто-то машет мне там, молодец, прям вот пятерку тебе. Der Vitali, нет, единицу по-немецки. Der Vitali, macht Zeichen, also du bekommst jetzt eine Eins. Если вы не знаете, wenn ihr das noch nicht wisst, тогда посетите наш семейный семинар. Dann bitte besucht unseren Familienseminar. Ой, вы узнаете так много нового друг о друге. Ihr werdet so viel Neues übereinander erfahren. Знаете, я вообще подозреваю. Und wisst ihr überhaupt, ich denke mir, что Бог специально сотворил нас противоположными потребностями. Dass Gott uns absichtlich mit gegenseitigen oder anderen Bedürfnissen erschaffen hat. Чтобы мы не были эгоистами и учились понимать друг друга. Damit wir keine Egoisten sind und lernen voneinander, einander zu verstehen. О чем мы тут говорим? Und sprechen jetzt grad? Und die Eva. И вот Ева со змеем так пообщались. Und die Eva hat sich so mit der Schlange unterhalten. Вот так, о том, о сём, да, поболтали. Über das, über jenes. И когда она прониклась к нему. Und als sie dann, als die Schlange oder umgekehrt? Ева, als die Eva sich anvertraut hat, beziehungsweise ihr Herz hat gut gestimmt, sie ist locker geworden. Он, как бы, между прочим, задает свой коронный вопрос. Er stellt seine Frage, als ob so zwischendurch. Подлинно ли сказал Бог? Ist das tatsächlich wahr, was Gott gesagt hat? Я не знаю, как у вас. Ich weiß nicht, wie es bei euch Но ist. У меня этот вопрос звучал много раз в жизни. Aber diese Frage war sehr oft in meinem Kopf, in meinem Leben. Ага. Действительно, Библия говорит вот так. Spricht tatsächlich die Bibel so und so? А вдруг можно то, можно это? Aber vielleicht kann man das oder jenes machen? Понимаете меня, да? Versteht ihr mich? И вот он сеет семена сомнения в Еве. Und so sät er die Samen der Zweifel in das Herz von der Eva. Вы знаете, с самого начала творения. Wisst ihr, von Anbeginn der Schöpfung. Мы видим одну и ту же ложь. Sehen wir immer dieselbe Lüge. В которую верят многие из нас до сих пор. An das viele bis heute glauben. У нас так много благословений от Бога. Wir haben so viele Segnungen von Gott. У нас так много обетований от Бога. Wir haben so viele Verheißungen von Gott. И мы так действительно благословлены. Und wir sind tatsächlich so sehr gesegnet. Но нам нужно именно то, чего у нас нет. Aber wir brauchen genau das, was wir nicht haben oder was uns fehlt. Потому что нам кажется, что именно это сделает нас счастливыми и полноценными. Denn uns kommt das so vor, dass genau das uns glücklich macht und vollkommen. О, мне так не хватает машины. О, mir fehlt so sehr ein Auto. Вот только когда я сяду за руль, я почувствую себя настоящим мужиком. Also nur wenn ich jetzt am Steuer von einem Auto sitze, dann fühle ich mich wie ein echter Mann. О, я женщина. О, ich bin eine Frau. И у меня нет лабутенов. Кого? Лабутены. Ich bin eine Frau, aber mir fehlt лабутены. Лабутены. Was ist das? Лабутенс. Лабутенс. Кому скажи, засмеют. Also, wenn du jemanden sagst, der wird dich auslachen. Was ist das? Это такие туфли. А, да, такие вот здесь вот они, с другого цвета, знаете, ну туфли такие. Also, das sind so eine Art, solche Schuhe, Frauenschuhe, die so besonders sind. Не переживайте, у меня тоже нет, я с этим живу. Also, macht euch keine Sorgen, ich habe auch solche Schuhe nicht. Okay. Что-то новое сегодня выучили. Also, jetzt habt ihr etwas Neues heute gelernt. Okay. А потом нам кажется, что одна машина это мало. Und dann kommt es uns so vor, dass ein Auto zu wenig ist. А две лучше. Zwei ist doch besser. Пять пар туфлей хорошо. Fünf Paar Schuhe ist gut. Но 10 лучше. Aber 10 ist doch besser. И мы все копим, копим, копим. Und wir sparen und sparen und sparen. Но знаете, больше это не всегда лучше. Aber wisst ihr, viel ist nicht, also mehr ist nicht immer besser. Аминь. Скажи аминь. Sag mit mir amen. Okay. Как-то наш Ноэльчик eines Momentes unser Ноэльчик, он получил в подарок пачку гуммибärchen. Hat als Geschenk eine Packung Gummibärchen bekommen. Ну, вы знаете, такие сладости такие, да? Also ihr kennt ja solche Süßigkeiten. Ну, это вы знаете, да? Das weiß jeder von euch. Короче, он ходил с этой пачкой. Also kurz gesagt, lief mit dieser Packung. Ел. Und hat gegessen und gegessen. Ну, знаете, 3-4 штучки, оно даже полезно. Видите, 3-4 штуки все гуд. Ну, там, желатин, коллаген, да. Да, есть и коллаген, желатины и так далее. Ну, он съел так много, потом прибежал, держится за живот. Aber hat so viel gegessen, dass dann zu mir gekommen ist und hat gesagt, ich habe Bauchschmerzen. Mhm. Вот мы недавно отмечали Новый год. Vor kurzem haben wir Silvester gefeiert. Кто из вас не понял, что много есть, это не есть хорошо? Wer hat von euch verstanden, dass zu viel Essen nicht so nützlich ist für euch? Мы все потупили глаза. Jeder von uns, denke ich mal, hat das verstanden. Знаете, с возрастом я поняла. Wisst ihr, mit dem Alter habe ich verstanden, что важно на празднике не просто вкусно и много готовить. Dass es nicht nur wichtig ist, zu den Festen gut und lecker zu kochen. И много. Und viel. Но важно, чтобы это сочеталось еще друг с другом. Es ist auch wichtig, dass es miteinander gut kombinierbar ist. Чтобы потом не было мучительно больно. Damit dann später keine Schmerzen entstehen. Okay, давайте прочитаем Экклесиаст 4:6. Okay, lass uns mal aus Prediger was vorlesen, und zwar aus 4:6. Лучше горсть спокоя, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. Besser eine Handvoll voll Ruhe, als bei der Fäuste voll Mühsal und Haschen nach Wind. Лучше иметь меньше того, что притягивает тебя к этому миру. Es ist besser, weniger davon zu haben, was dich so diese Welt von dieser Welt anziehen lässt. Меньше того, что является помехой тебе на пути к небесам. Weniger von dem, was ein Hindernis für dich darstellt auf dem Weg zum Himmel. И больше того, что действительно ценно. Und mehr davon, was tatsächlich wertvoll ist. Потому что наша жизнь слишком. Unser Leben. Наша жизнь слишком драгоценна. Denn unser Leben ist viel zu wertvoll. Наше призвание слишком важно. Unsere Berufung ist viel zu wichtig. И наш Бог, он слишком велик. Und unser Gott ist viel zu allmächtig. Чтобы мы растрачивали свою жизнь на какие-то пустые вещи. Damit wir unser Leben verschwenden auf irgendwelche nichtigen Sachen. Вы знаете, Иисус, он в своих проповедях не раз предупреждал. Wisst ihr, Jesus hat in seinen Predigten wiederholt gewarnt. Давайте вот, например, Луки 12:15 прочитаем. Lass uns das mal aus Lukas 15 mal lesen. Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Er sagt aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Вот если я встречаю в Библии какое-то предупреждение, also wenn ich irgendeine Vorwarnung in der Bibel sehe, я всегда останавливаюсь. Dann stoppe ich erst einmal. Имеется в виду, das hat имеется в виду, что это может представлять опасность для моей души, если я не прислушаюсь к этому. Das bedeutet, wenn ich da nicht hinhöre und nicht mal genau hinschaue, dann ist das eine Gefahr für mich. Поэтому никогда не игнорирую какие-то предупреждения в Библии. Deswegen ignoriere niemals irgendwelche Vorwarnungen in der Bibel. Это может представлять опасность для твоей души. Denn das kann eine Gefahr für deine Seele darstellen. Остановись и разберись. Deswegen bleib mal stehen und setze dich damit auseinander. О чем мы здесь читаем? Über was lesen чего, wir hier? Чего мы должны опасаться? Vor was sollen wir acht geben? Любостяжание. Habsucht. Жадность, корысть, да? Also das ist Habsucht und wenn du zu sehr Geld liebst. Потому что твоя жизнь не зависит от того, что ты имеешь или не имеешь. Denn dein Leben hängt davon nicht ab, was du hast oder was du nicht hast. Помните притчу Иисуса про богача и Лазаря? Könnt ihr euch erinnern an das Gleichnis von Jesus und von dem Lazarus? Богач распланировал свою жизнь на многие годы. Der Reiche hat sein Leben geplant für viele Jahre im Voraus. Ешь, пей, веселись, душа. Esse, freu dich, Seele, mach was Но du möchtest. Бог решил по-другому. Aber Gott hat anders beschlossen. В один момент он забрал его жизнь. Von einem Moment auf den anderen hat er sein Leben genommen. Кому достанется то, что ты копил? Wem bleibt übrig, über was du so alles angespart hast? К чему ты так стремился? Nach was du so gestrebt hast, что терял свое здоровье, dass du seine Gesundheit verloren hast. Du hast deine Zeit verloren. Силы. Du hast deine Kraft verloren. Dass du nicht einmal Zeit hattest, am Sonntag in die Gemeinde zu gehen. Видел, как растут твои дети. Wo du nicht gesehen hast, wie deine Kinder aufgewachsen sind. Как стареет твоя жена. Wie deine Ehefrau älter wird. Не успел. Du hast das nicht geschafft. Все прошло мимо. Alles ist so an dir vorbeigezogen. Вот если мы со Христом, also wenn wir mit Christus sind, наша жизнь не сводится к материальным благам. Hängt unser Leben nicht von den materiellen Gütern ab. Она не сводится даже к душевным благам. Sie hängt auch nicht von den seelischen Güter ab oder das, was, dass es dir gut geht. Понимаете, да? Ну, лишь бы только вот все в моей семье у меня было хорошо. Also, ihr versteht, es ist so, so ungefähr, Hauptsache, in meiner Familie ist alles gut. Никаких волнений, все, чтобы потрясений, да, никаких. Keine Erschütterungen, keine Probleme, sozusagen. Да, это комфортно. Ja, es ist komfortabel. Так не бывает, к счастью. Aber zum Glück ist das nicht der Fall. Да, мы видим вокруг другую картину. Ja, wir sehen um uns herum ein anderes Bild. Благополучие, комфорт. Wir sehen Wohlstand, wir sehen Komfort. Доступность всех благ. Wir sehen, dass man Zugang hat zu allen Gütern. Заманчиво и сложно устоять. Es ist so verlockend und es ist so schwierig zu widerstehen. Ты смотришь на это. Du schaust dir das an. И думаешь, вот заработаю на этом. И мне будет довольна. Du denkst dir, ich verdiene genug und dann habe ich das und dann bin ich zufrieden. Но потом тебе хочется все больше и больше. Aber danach willst du mehr und mehr. Аппетиты und mehr. Растут. Bitte? Аппетит. Аппетит wächst, ja. Растут. Ну, er wird größer. А что тут такого, да? Und was ist denn dabei? Что плохо в том, что у меня будет достаток? Was ist dabei schlecht, wenn ich Überfluss habe? Да ничего плохого в этом нету. Natürlich ist da nichts Schlechtes dabei. Бог благословляет тебя. Denn Gott segnet dich ja. Бог благословляет своих детей. Gott segnet seine Kinder. И хочет, чтобы мы ни в чем не нуждались. Und er möchte, dass wir, dass uns an nichts fehlt. Stimmt ihr mir zu? Okay. Ну давайте похлопаем Богу. Okay, lass uns mal einen Applaus schenken. Okay. Но нам нельзя забывать, aber wir dürfen nie vergessen, что мы не от этого мира, dass wir nicht von dieser Welt sind, как Иисус не от этого wie мира. Auch Jesus nicht von dieser Welt ты ist. Не то, что ты одеваешь. Du bist nicht das, was du anziehst. Ты не то, на чем ты ездишь. Du bist nicht das, in was du fährst. И ты не то, чем ты владеешь. Und du bist nicht das, was du besitzt. Твоя идентичность не в этом. Deine Identität hängt nicht davon ab. Ложь заключается в том, die Lüge, ist darin, что нам кажется, dass es uns so vorkommt, кажется, dass es uns so vorkommt, что мы станем счастливее, als ob wir glücklicher werden, когда получим то, чего у нас нет, wenn wir das bekommen, was uns so fehlt. Почему? Aus welchem Grund? Потому что мы смотрим вокруг, weil wir um uns herum schauen, и мы сравниваем себя, und wir vergleichen uns, потому что нам хочется уважения. Denn wir streben danach, dass wir respektiert werden, чтобы соответствовать, dass man entspricht, чтобы быть den Normen, популярным, dass wir populär sind, dass wir, чтобы иметь хорошую самооценку, damit man ein gutes Selbstwertgefühl hat, ну и не хуже, чем у других, да, und dass es nicht schlechter ist wie bei den anderen. А что если эти блага? Was ist aber, wenn diese Wohlgüter на самом деле крадут у тебя ту жизнь, tatsächlich dieses Leben stellen, которое на самом деле могла бы сделать тебя счастливым, das dich tatsächlich glücklich machen könnte? Подумайте об этом. Macht euch mal Gedanken darüber. И поймите меня правильно. Und versteht mich bitte richtig. Я сейчас не призываю нас к аскетизму. Also ich rufe euch jetzt nicht zum Asketleben dazu Но auf. Я хочу сказать, aber ich möchte eins sagen, чтобы мы поняли, dass wir begreifen, что наше счастье и полноценная жизнь, dass unser Leben und ein Leben, das vollkommen ist, и наше счастье, und auch unser Glück, не зависит от материальных благ, hängt nicht von materiellen Gütern ab. Аминь. Спасибо. Danke. Не зависит от твоего банковского счета. Das hängt nicht von deinem Bankkontostand ab. От шкафов. Von deinen Вы меня поняли, Schränken. Да? Okay. Я сейчас даже не о том говорю, что вам нужно прибраться в своих шкафах. Ich rede auch nicht darüber, dass ihr jetzt in euren Schränken aufräumen sollt. Я думаю, это вы без меня решите. Ich denke, dass dieses Problem löst ihr auch selber. Но о том, что не стоит гнаться за материальными вещами. Aber darüber, dass man nicht diesen materiellen Dingen nachjagen sollte. Чтобы вести полноценную жизнь. Um ein vollkommenes Leben führen zu können. Потому что когда-нибудь. Denn eines Tages. Вот эти материальные блага. Werden diese materiellen Güter. Если ты за ними гонишься. Wenn du ihnen nachjagst. И они настолько важны для тебя. Und die so sehr wichtig für dich sind. Они могут тебя настолько одолеть. Sie können dich so dermaßen übermannen. Что тебе уже не захочется двигаться дальше к небесам. Dass du keinen Wunsch mehr verspürst, zum Himmel zu kommen. Ты можешь потерять небеса. Du kannst sogar den Himmel verlieren. Остановишься. Du wirst stehen bleiben. Распакуешь свои манатки. Du wirst deine Koffer auspacken. И будешь наслаждаться. Und wirst einfach genießen. Ешь, пей, душа, веселись. Esse, freue dich, du, die Seele. И можешь не заметить. Und dann kannst du sogar, dann wirst du sogar nicht bemerken, как духовный сон одолеет тебя, wie dieser geistliche Schlaf dich übermannt. И ты можешь потерять что-то очень-очень ценное для твоей души. Und vielleicht wirst du etwas sehr, sehr Wertvolles für deine Seele verlieren. Вечную жизнь. Das ewige Leben. Вначале мы прочитали, zu Anfang haben wir gelesen, что не собираете себе сокровищ на небе, на земле, но собирайте сокровища на небесах. Genau, sollt euch keine Schätze auf Erden sammeln, sondern die für Himmel sind. Вот с земными сокровищами мы разобрались, да? Also mit den Schätzen auf der Erde haben wir jetzt uns auseinandergesetzt. Und über welche himmlischen Schätze geht hier die Rede? Иисус рассказывал одну притчу об искателе сокровищ. Jesus hat ein Gleichnis erzählt über den Sucher nach Himmelschätzen. Вот это был купец. Das war ein Kaufmann. Он искал жемчужины. Der hat nach Perlen gesucht. И когда он нашел эту драгоценную жемчужину, und als er diese wertvolle Perle gefunden hat, он продал все и купил ее. Der hat alles verkauft und hat nur diese Perle gekauft. Он нашел что-то драгоценное, что было для него дороже всего. Er hat etwas Wertvolles gefunden, was für ihn das Allerteuerste war. Он нашел Иисуса. Er hat Jesus gefunden. Он нашел это откровение о вечной жизни. Er hat diese Offenbarung über das ewige Leben gefunden. Вот если ты живешь уже с Иисусом, wenn du bereits mit Jesus lebst, у тебя есть вот эта жемчужина, du hast diese Perle, ну, не обязательно останавливаться вот на этом сокровище. Es ist nicht unbedingt notwendig, jetzt zu stoppen und an diesem Schatz festzuhalten. Du kannst weiterhin sammeln. Когда ты входишь в Божье присутствие. Und wenn du in Gott seine Gegenwart reinkommst. Когда ты молишься. Wenn du betest. Когда ты читаешь Библию. Wenn du die Bibel liest. Бог прикасается тебе. Gott berührt dich. Он дает тебе какие-то откровения. Er gibt dir irgendwelche Offenbarungen. Это вот и есть эти небесные сокровища. Und genau das ist das himmlische Schatz, was ich da meine. Собирай их. Sammle es. И получишь вечную жизнь. Und du wirst das ewige Leben auch bekommen. Где твое сокровище, там будет твое сердце. Wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Знаете, апостол Павел, он говорил, wisst ihr, Apostel Paulus sagte, что быть благочестивым, всем довольным, это великое приобретение. Dass zufrieden zu sein, ist ein großes Gewinn. Великое приобретение. Dass es ein Riesengewinn ist. Почему же нам иногда так сложно избавляться от этого лишнего? Wieso fällt uns dann so schwer, dieses nebensächliche oder dieses übrige einfach loszuwerden? Я вот вижу две основные причины. Also ich sehe zwei wichtige Gründe dafür. Первое – это страх. Also Ursache, das erste ist die Angst. Ну, наверное, все, кто жили в условиях тотального дефицита, понимают меня. Ich denke, jeder, der in so einem totalen Defizit mal gelebt hat, der versteht mich. Мы думаем, что нам когда-нибудь это еще понадобится. Wir denken uns so, dass wir das irgendwann einmal brauchen werden. И мы забиваем свои чердаки, свои гаражи. Und wir stellen voll alles unsere Garagen voll, unsere Dachböden voll. Вы знаете такого человека, да? Kennt ihr solche Menschen? Okay. Ну, не будем показывать пальцем. Okay. Also jeder könnte von uns da sein. Когда ты избавляешься от того, что тебе не надо. Wenn du das los wirst, was du nicht brauchst, ты совершаешь что-то очень-очень духовное. Du machst eine sehr, sehr geistliche Handlung. Послушай меня. Hör bitte genau zu. Ты проявляешь свою веру в то, du zeigst deinen Glauben an das, что Бог позаботится о тебе в будущем. Dass Gott in der Zukunft für dich sorgen wird. Скажи аминь со мной. Sag mit mir Amen. Спасибо. Danke. Okay, вторая причина. Zweite Ursache. Почему нам сложно избавляться от лишнего? Warum es uns schwerfällt, das Ganze loszuwerden? Это наша душевность. Das ist unsere Seele. Мы привязываемся к этому, что нам дорого. Wir binden uns an das, was uns so teuer und lieb ist. Вот эти перышки, эти фантики, эти записочки. Also diese Notizen, diese Federchen. Я даже слышала. Ich habe sogar gehört, что кто-то хранит первый памперс, который заморал его ребенок. Dass jemand die erste Pampers aufbewahrt, wo das Kind reingemacht hat. Вы удивлены? Okay. Seid ihr erstaunt ihr euch? Знаете, мы привязываемся к тому, что нам дорого. Wisst ihr, wir binden uns an das, was uns so lieb und teuer ist. Господь, спасибо тебе за эти перышки, которые мне подарил соседский мальчишка. Danke dir, Herr, dass für diesen Jungen, der mir diese Federchen geschenkt hat. Господь, спасибо тебе за эти милые какашечки, вот эти памперсы, которые сделал мое чадо 20 лет назад. Danke dir für diese Pampers und was mein Kind. Эти милые какашечки, которые сделал мое чадо 20 лет назад. Да я не могу даже такое перевести. Also, danke dir, Herr, für diese Scheißklümpchen, die mein Kind in die Pampers vor 20 Jahren reingetan hat. Поблагодари за это Бога. Danke dem Herrn dafür. И выброси это. Und schmeiß es weg. Избавься от этого. Werde es einfach los. Не перепрячь это куда-то в гараж, но выброси. Und verleg es einfach nicht, sondern schmeiß es tatsächlich weg. Okay, договорились. Okay, abgemacht. Знаете, Иисус однажды говорил с юношей, с богатым юношем, который хотел следовать за ним. Wisst ihr, Jesus hat mal mit diesem reichen jungen Mann geredet, der ihm nachfolgen wollte. И он видел его проблему. Und er sah sein Problem. И его проблема была не в том, что он был богат. Und sein Problem war nicht darin, dass er reich war. Не в том, что он владел большим имуществом. Nicht, weil er ein großes Besitz hatte. Но в том, что это имущество владело им. Sondern, dass dieser Besitz über ihn Macht hatte. Иисус говорит, продай имущество. Und Jesus sagte ihm, du sollst deinen Besitz verkaufen. Да, продай свое имение и обретешь сокровища небеса. Du sollst dein Eigentum verkaufen und dann wirst du Schatz im Himmel gewinnen. Другими словами. Andere mit anderen Worten. Избавься от того, что мешает тебе идти к Божьему царству. Werde los, was dich daran hindert, zum Himmelreich zu kommen. И ты приобретешь то. Und du wirst das gewinnen, что действительно важно. Was tatsächlich wichtig ist. Сокровища в небесах. Die Schätze im Himmel. Но этот юноша, und dieser junge Mann, он был настолько привязан к своему имуществу, der war so gebunden an sein irdisches Besitz, что он отошел в печали, dass er weggegangen ist und war traurig. Что-то иметь – это неплохо. Etwas zu besitzen ist nicht schlecht. Наоборот, я даже убеждена, что христианин не должен быть бедным. Umgekehrt, ich bin überzeugt, dass ein Christ nicht arm sein sollte. Бог благословляет своих детей. Gott segnet seine Kinder. И хочет, чтобы они ни в чем не нуждались. Und er will, dass ihnen an nichts mangelt. Наоборот, он Бог избытка. Umgekehrt, er ist Gott des Überflusses. И он хочет, чтобы у нас был избыток. Und er will, dass wir einen Überfluss haben. Чтобы нам было, что давать нуждающимся. Dass wir etwas haben, was wir den Menschen geben, wo Not haben. Да, чтобы мы не считали каждую копейку. Damit wir nicht jeden Cent umdrehen müssen. Но плохо. Aber es ist schlecht. Скажи, плохо, sag mit mir schlecht. Когда имущество владеет нами. Wenn der Besitz über uns Macht hat. Когда Иисус сказал, что тяжело богатым войти в Царствие Божие. Als Jesus damals sagte, dass es schwerfällt, einem Reichen in das Himmelreich zu kommen. Он не имел в виду, что богатство это грех. Hat er nicht darunter gemeint, dass Reichtum ein Sünde ist. Но неправильно. Aber es ist nicht richtig. Когда ты хочешь обладать чем-то большим, wenn du etwas mehr besitzen möchtest, из-за того, aus dem Grund, чтобы чувствовать себя счастливее, sich glücklich zu fühlen. Неправильно. Das ist nicht richtig. Когда все наши силы направлены на, не на то, wenn all unsere Kraft und Stärke darauf gerichtet sind, не на то, что делает нас по-настоящему счастливыми. Nicht auf das gerichtet, was auf das gerichtet ist, was uns tatsächlich nicht glücklich macht, auf irgendeine Hektik. Ihr versteht mich schon. Это неправильно. Das ist nicht richtig. Вот вспомните, что вы ощущали совсем недавно. Erinnert euch, wie was ihr vor kurzem so gefühlt habt. Да, когда вот во время недели поста и молитвы. In der Gebets- und Fastenwoche. Помните, мы собирались здесь на вечер поклонения. Könnt ihr euch erinnern, wir haben uns hier zum Gebets- und Lobpreisgottesdienst versammelt. И многие из вас здесь стояли. Und viele von euch standen hier. Поднимали свои руки. Sie haben ihre Hände nach oben gestreckt. Как дети. Wie Kinder. Молились. Sie haben gebetet. Плакали перед отцом. Geweint vor dem Vater. Молились и не могли остановиться. Помните, gebetet да? und konnten nicht aufhören. Вот ich, könnt ihr euch bestimmt erinnern. Что вы ощущали в тот момент? Was habt ihr in diesem Moment gefühlt, gespürt? Вы переживали Бога. Ihr habt Gott erlebt. И это делало вас счастливыми. Und das hat euch glücklich gemacht. И полноценными. Und auch vollkommen. Знаете, богатство, материальные блага. Wisst ihr, Wohlstand und Wohlgüter, это не может заполнить нашу внутреннюю пустоту. Das kann unsere innere Leere niemals erfüllen. Но Божье присутствие, да. Aber Gottes Gegenwart, ja. И вот некоторые люди, und so manche Menschen, когда у них какие-то проблемы, wenn sie irgendwelche Probleme haben, у них настроение падает, die Stimmung ist im Keller, они лечатся шопингом. Sie versuchen durch Shopping sich glücklich zu machen. Viele Frauen sündigen dadurch. Denn wenn du etwas eingekauft hast, du bekommst so ein Hormon, das heißt Dopamin. Und sie fühlen sich glücklich. Aber das ist eine Illusion. Denn später, wenn du dein Bankkonto mal anguckst, und dann kommen Rechnungen, dann fällt deine Laune in den Keller. Это не то, что нам нужно. Das ist nicht das, was wir brauchen. Но нам нужно то, что мы читаем в Псалме 118. Aber wir brauchen das, was wir in dem Psalm 119 lesen. 36-38. Die Verse 36 bis 38. Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути твоем. Утверди слово твое рабу твоему ради благоговения пред тобою. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habgier. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Belebe mich in deinem Wegen. Erfülle an deinen Knecht dein Wort, das denen gilt, die dich fürchten. Вот что нам надо. Genau das brauchen wir. Знаете, мы с вами не от этого мира. Wisst ihr, wir sind gemeinsam nicht von dieser Welt. Наша родина там, где наш небесный отец. Und unsere Heimat ist dort, wo unser himmlischer Vater ist. Нам не нужны материальные вещи, чтобы повышать свою самооценку. Wir brauchen keine materiellen Dinge, um unser Selbstwertgefühl zu erhöhen. Потому что Иисус уже определил твою идентичность. Denn Jesus hat bereits seine Identität festgelegt. Amen. Amen. Он уже сказал, кто ты есть. Er hat bereits gesagt, wer du bist. Он говорит, вы наследники. Er sagt, ihr seid die Erben. Вы наследники. Ihr seid die Erben. Божьи дети. Ihr seid Gottes Kinder. Не только в будущем, но и сейчас. Nicht nur in der Zukunft, sondern bereits schon jetzt. И твой папочка в небесах, он знает, чем ты нуждаешься. Dein Papa im Himmel weiß ganz genau, was dir fehlt. И он позаботится о тебе в будущем. Und wird in der Zukunft dich sorgen. И не надо бояться, когда ты смотришь, думаешь, ой, что будет, что будет, что будет. Und du brauchst keine Angst zu haben, wenn du nach vorne schaust und denkst dir, was wird passieren? Знаете, я не хочу переживать за будущее. Wisst ihr, ich habe keine Lust mehr, Sorgen zu machen um meine Zukunft. Сейчас так много всего происходит в мире. Es passiert heutzutage so viel in der Welt. Мы просто не успеваем даже бояться, пугаться не успеваем. Wir schaffen nicht einmal Angst zu bekommen, weil so viel so schnell passiert. Но мы знаем, что Господь позаботится. Aber wir wissen, dass Gott sich um uns sorgen wird. И наша задача. Und unsere Aufgabe. Чтобы хранить вот эту связь между нами. Um diese Verbindung zwischen uns zu bewahren. Он позаботится. Aber er wird sorgen. Но нам нужно сохранить отношения. Aber wir müssen diese Beziehung aufbewahren. Я желаю всем вам это. Und ich wünsche euch allen das. Знаете, я хочу назвать вам имена Бога в Библии. Ich will euch paar Namen Gottes aus der Bibel mal. Может быть, это не все. Nennen. Es sind vielleicht nicht alle. Но у меня захватило дух, когда я это осознала. Aber es hat mich übermannt, also mein Geist erfüllt und berührt, als ich das erkannt habe. Послушайте меня. Hört bitte zu. Jehova Ire. Jehova Ira. Ire. Ire. Господь усмотрит. Der Herr wird alles organisieren. Он планирует твою жизнь, да? Er plant dein Leben. Jehova Nissi. Jehova Nissi. Господь мое знамя и моя победа. Der Herr ist mein Banner und mein Sieg. Jehova Rafa. Jehova Rafa. Господь целитель. Der Herr ist mein Heiler. Jehova Shalom. Jehova Shalom. Господь мира. Der Herr ist Herr des Friedens. Jehova Rocha. Jehova Rofa. Rocha. Rocha. Господь мой пастырь. Der Herr ist mein Hirte. Jehova Tzidkenu. Jehova Tzidkenu. Господь оправдание наше, наша праведность. Der Herr ist unsere Rechtfertigung. Jehova Shama. Der Jehova Shama. Господь здесь. Der Herr ist hier. То есть это имя обозначает. Dieser Name bedeutet. Его присутствие. Seine Gegenwart. Вот когда люди говорят о тебе. Also wenn die Menschen über dich reden. Что ты не от мира, да? Dass du nicht von dieser Welt говорят, bist. Что с тобой Бог. Und du sagst, Gott ist mit dir. Да, когда люди говорят, что с тобой Бог. Oder wenn die Menschen sagen, Gott ist mit dir. Это значит, что они говорят. Das bedeutet, dass sie sagen. С ним Jehova Shama. Mit ihm ist der Jehova Shama. Okay. Jehova Kadesh. Jehova Kadesh. Господь освящающий. Der Herr, der erleuchtet. Jehova Elohim. Jehova Elohim. Господь сильный. Der Herr ist stark. Jehova Yahweh. Jehova Yahweh. Господь существующий. Der Herr, der ist. Jehova Adonai. Jehova Adonai. Господь всего, владыка и судья. Der Herr ist der Meister, der Herr und der Richter. Jehova Саваоф. Подождите, подождите, это еще не все. Jehova Саваоф. Великий Бог небесных сил. Ein großer Gott von allen himmlischen Mächten. Господь воинств. Der Herr der Heere. Эль-Шадай. Эль-Шадай. Бог избытка. Gott des Überflusses. Запомни это, Эль-Шадай. Merke dir das bitte. Скажи, Эль-Шадай. Эль-Шадай. Sag mit mir Эль-Шадай. Бог избытка. Gott ist Gott des Überflusses. Эль-Элам. Эль-Элам. Бог вечный. Gott der ewig ist. Эль-Элион. Эль-Элион. Всевышний. Das ist der höchste Gott. Эль-Рои. Эль-Рои. Бог всевидящий. Gott, der alles sieht. Halleluja. Halleluja. Вот такой у тебя Бог. So einen Gott hast du. Давайте встанем. Lass uns mal aufstehen. Halleluja. Спасибо, Господь. Danke, Gott. Мы прославляем тебя. Wir preisen dich. Мы поклоняемся тебе. Воздаем тебе всю славу. Wir geben dir alle Ehre. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Давайте мы помолимся. Lass uns gemeinsam beten. О, Господь, спасибо тебе. Herr, danke dir. Драгоценный. Unser lieber Vater. Спасибо, что ты наш Бог. Danke dir, dass du unser Gott bist. И ты утвердил нас здесь на земле. Und du hast uns gefestigt hier auf der Erde. И на небесах. Und auch im Himmel. И посадил нас с тобою. Und hast uns zu dir hingesetzt. Мы славим тебя. Wir preisen dich, Herr. Поклоняемся тебе. Wir beten dich an, Herr. Мы облекаемся в твое присутствие. Wir ziehen deine Gegenwart an. И мы поклоняемся тебе. Und wir beten dich an, Herr. Господь, дай нам мудрости. Herr, gebe du uns Weisheit. Как вести свою жизнь? Wie wir unser Leben führen sollen. Чтобы не прилепляться к этому миру. Um uns nicht zu binden an diese Welt. Но всегда смотреть туда, где наша родина. Sondern immer dahin zu schauen, wo unsere Heimat ist. Чтобы мы помнили, где наша родина. Damit wir uns immer in Gedanken haben, wo unsere Heimat ist. Чтобы мы помнили, что ты, дорогой папочка, ожидаешь нас. Damit wir immer wissen und denken, dass du, Papa, auf uns wartest. Дай нам мудрости, Господь. Gebe du uns die Weisheit. Чтобы прожить так свою жизнь. Um unser Leben so zu leben. Чтобы прославить тебя. Dass unser Leben dich ehrt. Поклоняемся, поклоняемся, wir beten dich an. Wir beten dich an, Herr. Избавь нас, Господь, от всего того, что нам мешает идти к Тебе. Herr, erlöse uns von all dem, was uns hindert daran, zu dir zu kommen. Что мешает нам соединиться с Тобой? Was uns hindert, uns mit dir zu verbinden? Дай твой святой дух. Gib du uns von deinem heiligen твой Geist. Огонь. Dein Feuer. Если кто-то, может быть, уже потух своей любви к тебе. Wenn jemand vielleicht in seiner Liebe zu dir erlöscht ist. Herr, entfache du dieses Feuer wieder. Напомни, Господь, этому человеку. Herr, erinnere du wieder diesen Menschen. Который драгоценен в твоих глазах. Der in deinen Augen so wertvoll ist. О первых встречах с тобою. Über die ersten Treffen mit dir. О том, что человек переживал с тобой. Über das, was dieser Mensch mit dir bereits erlebt И hat. Покажи, Господь, как много ты имеешь для него в будущем. Und zeige bitte, Herr, wie viel du in der Zukunft für ihn vorhast. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Мы соединяемся с тобой сердцами. Wir verbinden unsere Herzen mit dir. Amen. Amen. Я хочу сказать, прежде чем мы начнем.